3b. Nanu, es ist ja schon nach 9. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, oder? Hol du doch schon mal den Nachtisch aus dem Kühlschrank. Ach ja, den Schokoladenpudding hatte ich fast vergessen. Auf den Bahamas konnte ich wieder Kraft tanken. Hm, das glaube ich dir. Seit ich den neuen Job habe, fehlt mir einfach die Zeit dafür. Oh je, das klingt aber nicht so toll. Du solltest dir wirklich öfter mal etwas Gutes tun. Naja, du hast schon recht. Aber einen Urlaub kann ich mir gerade eh nicht leisten. Wie machst du das eigentlich, dir regelmäßig Zeit für dich zu nehmen? Bei deinen Arbeitszeiten wird das wohl auch nicht leicht sein, oder? Tja, einfach ist es nicht. Ich muss zwar früher aufstehen, aber so erspare ich mir den Stress in der Bahn und komme viel entspannter im Büro an. Und die Bewegung tut mir gut. Wow, das ist ja schlau. Ich habe eine Einladung zu einer Weinverkostung hier in der Nähe. Wie wär's, wenn wir zusammen hingehen? Oh ja, das klingt nach einem guten Plan.